Kundgabe 471. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1938. Erkenntnis seiner selbst. Liebe. In diesem wie in jenem Leben hat nur das eine bleibenden Wert, dass sich die Seele selbst erkennt. Erst dann ist es ihr möglich, den Weg nach oben zu gehen. Ein Fortschreiten ohne diese Erkenntnis ist völlig ausgeschlossen, denn in der geistigen Finsternis wird jede Handlung, ob hier oder im Jenseits, sich nur materiell auswirken. Das heißt, ihr werden immer materielle Interessen zugrunde liegen und solche können niemals das Seelenheil fördern. Wenig wertvoll ist es deshalb, wenn der Mensch auf Erden auch gute Handlungen nur aus eben solchem Grunde begeht. Solche Taten sind nicht angesehen von Gott, denn ihre Kraft ist gering. Was nicht aus Liebe getan wird, ist auch nicht wohlgefällig vor Gott. Es ist nur Tribut an die Welt. Regen Geistes wird der Mensch erkennen müssen, dass die Erde mit allem, was auf ihr besteht, immer nur das Mittel zum Zweck ist. Dass also niemals die Güter der Erde selbst begehrt werden sollen, sondern nur alles auf der Welt dazu dienen soll, als irdisch erkannt zu werden, gemieden oder dazu verwandt, Taten der Liebe durch solche ausüben zu können. Der Herr gibt euch so reichlich Mittel in die Hand, die euch dem ewigen Ziele zuführen können. Ihr aber benützet diese für euch selbst. Ihr freuet euch daran und gieret danach. Und so werden diese Mittel für euch Werke des Teufels, durch die er euch in seine Fallstricke zu ziehen versucht. Erkennet ihr aber den Unwert alles Irdischen und erkennet ihr euch selbst, dann werdet ihr den Sieg davon tragen über solche Versuchungen. Hingeben alles, was ihr besitzet, um dem Nächsten damit zu helfen, trägt den größten Segen in sich. Ist die geistige Erkenntnis des Menschen so weit gereift, dass er nun die Arbeit an seiner Seele beginnen kann, dann wird er auch voller Eifer sein Streben verfolgen und immer wird der Gedanke für ihn Leitstern sein, dass er durch sein Streben dem Heiland nahe kommt, dass alles, was er auf Erden freiwillig hingibt, dereinst durch die Nähe des Heilands vergolten wird. Je unbewusster das Drängen zum Heiland ist, je mehr es aus tiefer Liebe heraus das Herz erfüllt, desto eher wird diese Sehnsucht des Herzens erfüllt werden. Und desto mehr wird seine Nähe das Erdenkind beglücken. Denn alles, alles wurzelt in der Liebe. Wer diese hat, der ist schon selig hier auf Erden und wird dereinst überselig sein in des Herrn Nähe, wo alles nur pure Liebe ist. Erst wenn die Liebe völlig euer Herz erfüllt, wird all euer Denken und Handeln auf Erden so sein, dass es dem Sinn der ewigen Gottheit entspricht. Darum pfleget die Liebe, und euch wird ein Maß zuteil werden in der Ewigkeit, dass ihr überselig seid in der Nähe des Herrn. Amen.